Kundgabe 4799. Empfangen durch Bertha Dudde am 16.12.1949. Anruf des Namens Jesu. In Klammern, Wortheft, Malberg. Das Geheimnis göttlicher Offenbarungen ist nur so lange ein Geheimnis, wie sich die Menschen noch nicht klar sind über die Ausgießung des Geistes. Und so lange werden sie auch zweifeln, verwerfen, Echtes für falsch ansehen und auch wieder falschen Propheten Gehör schenken. Weil mehr die Sucht, etwas Ungewöhnliches, ihnen verborgen Gehaltenes zu erfahren, bei den Menschen vorspricht, als das tiefe Wahrheitsverlangen und die Liebe zu Gott als Urquell der Wahrheit. Göttliche Offenbarungen entstammen diesem Urquell, weil sich die ewige Gottheit äußert den Menschen gegenüber, auf dass diese sie erkennen lernen und sie lieben können. Also kann erstmalig nicht abgeleugnet werden, dass Gott sich offenbart. Wer nun ihn hören will, der muss ihm nahe kommen, ansonsten Gott sich ihm nicht offenbaren wird. Und so ist die erste Bedingung ein starker Glaube, dass Gott dem Menschen gegenwärtig ist. Die Gegenwart Gottes kann aber nur dann angenommen werden, wenn der Mensch durch die Liebe Gott sich nähert, also wenn er Gott als die ewige Liebe anzieht durch sein Angleichen an ihn. Und so muss ein Lebenswandel in Liebe offensichtlich zu erkennen sein, wo göttliche Offenbarungen vernommen worden sein wollen. Glaube und Liebe sind also vorerst nötig, und aus ihnen geht hervor die Demut, eine tiefe Demut Gott gegenüber, der als vollkommenstes Wesen erkannt wird und die Unvollkommenheit des Geschöpfes, respektive den weiten Abstand von ihm bewusst werden lässt. Dem Demütigen gibt Gott seine Gnade. Darum wird ein Mensch, der göttlicher Offenbarungen gewürdigt wird, niemals sich selbst in den Vordergrund stellen. Er wird niemals seine eigene Person herausstellen, sondern immer nur für Gott eintreten, den Mitmenschen gegenüber. Und ein solch demütiger, in der Liebe und im Glauben stehender Mensch kann niemals ein falscher Prophet sein. Er wird als Werkzeug Gottes benutzt und Empfänger göttlicher Offenbarungen sein, die als von ihm selbst gesprochen bewertet werden müssen und nur reinste Wahrheit enthalten. Es gibt keine halben Wahrheiten, es gibt kein Teilwissen, so Gott selbst sich einem Menschen kundgibt, so er seinen Geist über einen Menschen ausgießt, der sich dessen würdig macht. Immer und ewig wird Gott sein Wort den Menschen auf Erden vermitteln, und immer und ewig wird sich dieses sein Wort gleich bleiben. So Gott aber zu den Menschen spricht, durch eines dienstwilligen Menschen Herz und Mund, wo er also durch diesen allen Menschen sein Wort gibt, muss stets damit gerechnet werden, dass sich der Satan mit allem Eifer einsetzet, um das göttliche Wirken zu unterbinden. Und da er sich nicht gegen Gott selbst wenden kann, er sich dessen Werkzeug gefügig zu machen sucht. Also wird sein Bestreben sein, den Menschen an der Entgegennahme des göttlichen Wortes zu hindern, so oft dies möglich ist. Er scheut auch vor keinem Mittel zurück. Nur wird er immer einen starken Gegner haben in Jesus Christus, dem Sohn Gottes und Erlöser der Welt. Denn dieser war gewissermaßen von Beginn seiner Sendung an des Satans größter Feind, weil er ihn überwältigte und durch seinen Sieg unzählige Seelen dem Satan abgerungen hatte. Diese Feindschaft zwischen dem höchsten Lichtgeist und dem Fürsten der Finsternis wird ein ständiges Gegenwirken des Letzteren dem Zuführen der reinen Wahrheit nach sich ziehen. Doch der Mensch als solcher hat einen sicheren Schutz gegen alle derartigen Einflüsse und gottfeindlichen Bemühungen in dem göttlichen Erlöser Jesus Christus selbst, der durch bloßen Anruf, durch Aussprechen seines geheiligten Namens dem Menschen die Kraft gibt, sich des lästigen Feindes zu erwehren. Doch es darf dieser Anruf nicht nur ein Lippengebet, ein gedankenloses Aussprechen mit dem Munde sein, wie alles, was die von Gott verheißene Wirkung haben soll, ein Gebet im Geist und in der Wahrheit voraussetzt. Jesus Christus ist noch immer der Schirmherr eines tiefen Glaubens. Er ist noch immer der Macht des Gegners gewachsen und vermag nur allein durch seinen Willen, seinen Gegner unschädlich zu machen. Doch ob die Menschen seinen Schutz in Anspruch nehmen wollen, liegt ihnen selbst ob. Der Unglaube an die Kraft seines Namens gibt dem Satan das Übergewicht. Doch dann haben es sich die Menschen selbst zuzuschreiben, wenn sie in seine Gewalt geraten, was Gott zwar stets zu verhindern suchen, jedoch niemals zwangsmäßig auf den Willen des Menschen einwirken wird. Der Glaube allein ist die unversiegbare Kraft, die ein Mensch dem Widersacher entgegensetzen kann. Und er wird sicher weichen. Doch der Glaube ist freie Willenssache eines Menschen. Er kann alles erreichen, wird aber niemals von Gott gezwungen, weshalb der Mensch, der nicht tief glaubt, die Macht seines Gegners zu spüren bekommt, der ihn zum Abfall von Gott zu bringen sucht. Der Anruf des Namens Jesu also ist und bleibt sicherster Schutz. Denn ihm muss der Satan weichen, ansonsten die Gottheit Jesu angezweifelt werden müsste oder die Macht des Satans Gott selbst übertreffen würde. Es ist falsch anzunehmen, dass einmal gegebene Verheißungen Kraft und Wirkung verlieren könnten. Es ist ferner falsch, Äußerungen unreifer Seelen aus dem geistigen Reich für göttliche Offenbarungen zu halten. Denn es muss ein Unterschied gemacht werden von Übertragungen aus dem geistigen Reich auf das körperliche Ohr des Menschen und solchen, die als Geist wirken, das geistige Ohr berühren. Es muss also unterschieden werden, Ausgießung des Geistes im wachen Zustand von Mitteilungen aus dem geistigen Reich im unbewussten Zustand, wo gewissermaßen alle Geister Zugang haben und der menschliche Wille die Geistwesen zu Gehör kommen lässt, denen er sich ausliefert. Dann ist der förmliche Ausspruch des Namens Jesu nicht genügend, jene Geister zu verdrängen. So jedoch Jesus Christus im Geist und in der Wahrheit angerufen wird, werden auch jene Geister gebannt. Darum ist es auch nicht ratsam, einen Verkehr mit der geistigen Welt herzustellen, so die Ergebnisse in unbewusstem Zustand gewonnen werden, die auch niemals als göttliche Offenbarungen hingestellt werden dürfen, weil zu solchen das Wirken des Geistes im Menschen erforderlich ist, so dass die Äußerungen Gottes als innere Stimme vernommen wird. Es kann wohl ein Verkehr mit der geistigen Welt angebahnt werden durch eifrige geistige Gedankentätigkeit, weil dann die Geistwesen gedanklich auf den Menschen einwirken. Doch dann ist immer noch der Wille des Menschen, sein Lebenswandel und sein Reifegrad ausschlaggebend. Welche Wesen sich ihm nahen und ihn gedanklich belehren. Doch der Anruf Jesu Christi im Geist und in der Wahrheit wird mit Sicherheit den Menschen schützen vor geistiger Gefahr, wie es auch nicht anders denkbar ist, wenn eine göttliche Macht voller Weisheit und Liebe anerkannt werden soll, die auch über den Satan Gewalt hat und ihre Geschöpfe wahrlich schützen wird vor dessen Einfluss, wenn die Geschöpfe selbst dies ernstlich wollen, wenn sie also Gott zustreben und dem Satan entfliehen wollen. Suchet den Fehler oder den Grund stets bei euch selbst, wenn die Erfahrungen nicht den Verheißungen Christi entsprechen. Sein Wort ist unantastbar. Es ist unveränderlich und reinste Wahrheit. Also wird es auch bestehen bleiben und niemals an Wirkung verlieren. Und immer werden sich die Menschen sein Wort zur Richtschnur ihres Lebenswandels nehmen können. Und die Erfüllung seiner Verheißungen wird ihnen gewiss sein. Amen.